Mephistos Mühle von Wilhelm Raabe. Ein Hörspiel in zwei Teilen. Bearbeitung Peter Steinbach. Musik Henrik Albrecht. Regie Claudia Johanna Leist. Erster Teil. Ach, noch einmal ein frischer Atemzug in diesem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts. Wir verlegen keine Wundergeschichte mehr in den Orient. Durch die Wüste, über welcher der Vogel Rock schwebte, über welche Oberon im Schwanenwagen den tapferen Hyern und die schöne Resia, den treuen Knappen Scherasmin und die wackere Amme führte, sind Eisenschienen gelegt und Telegraphenstangen aufgepflanzt. Der Bach Kidron treibt Papiermühlen und an den vier Hauptwassern, in die sich der Strom teilte, der von Eden ausging, sind noch nützlichere Etablissements hingebaut. Wer hebt heute vor unseren Augen den Nebel, der auf der Vorwelt wundern liegt? 10 Schritte weit von unserer Tür liegen sie. 10, 20, 30 Jahre entfernt. Als die Eisenbahn noch keine Haltestelle am nächsten Dorf hatte. Als der Eichenkamp auf dem Grafenblicke noch nicht niedergelegt war. Als man die Gänseweiden noch nicht unter die Bauerschaft verteilt und zu schlechtem Roggenacker gemacht hatte. Als die Weiden den Bach entlang noch standen. Letzterer fließt zu bedeutungs- und inhaltsvoll durch die Wunder der mir persönlich so naheliegenden Vorwelt, von welcher hier erzählt werden soll, als dass über seine Existenz mit einem Sprunge oder in 3 Worten weitergeschritten werden könnte. Was schreibst du da so eifrig, Ebert? Eigentlich nichts. Bei genauer Betrachtung ein paar Kleckse über meinen Vater. Den letzten Müller hier auf Pfisters Mühle, bevor alles verkauft wurde an den Fabrikanten. Nun klapp das Heft mal zu und komm raus. Erzähl's mir hier draußen. Das alte Gemäuer stimmt nicht poetisch. Das Wasser rauscht zum Wald hinein, es rauscht im Wald zu Kühle. Wie mag ich wohl gekommen sein vor die verlassene Mühle? Es war ein Eigending um die Mühle, von der hier die Rede ist. Im Walde lag sie nicht. Und verlassen war sie gerade auch nicht. Ich hatte sie nur verkauft. Verkaufen müssen. Aber 4 volle Sommerwochen war sie noch einmal mein Eigentum. Dann erst traten die neuen Besitzer in ihr ganzes Recht an ihr. Die jetzigen Herren hatten mich und meine Frau recht freundlich eingeladen, bis zum Beginn des Baus ihrer großen Fabrik ganz zu tun, als ob wir da selbst noch zu Hause wären. Einmal also sollte ich sie noch für mich haben, wie ich sie seit meinem ersten Augenaufschlagen in dieser Welt kannte und in meinen besten Erinnerungen mit ihr verwachsen war. Ja, keine Angst, ihr kriegt alle was. 2-mal an den Streit, ja. Ihr auch, ja. Ja. Augenblick. Ein Augenblick, meine Herren. Es wird frisch angesprochen. Mein Vater achtete auf sein Renommee und auf den guten Ruf seines Hauses und seines Gartens. Fast alle unsere Wände waren mit den Verbindungsschildern, Silhouetten und Fotografien seiner akademischen Freunde bedeckt. Und für mein eigenes Leben sind des Vaters Neigungen zu dem jungen, gelehrten Volk und allem, was dazu gehört, von dem größten Einfluss gewesen. Der Umgang mit den jungen und auch den alten Leuten, welche ihm die Stadt und die Universität tagtäglich herausschickten und in deren mehr oder weniger geräuschvolle Unterhaltung er gern noch sein Wort und seine Stimme dreingeben durfte, hatte ihm in Betreff meiner wohl allerlei in die Fantasie gesetzt. Was meinem Lebensgange jedenfalls eine andere Richtung gab, als man es in Pfisters Mühle seit Generationen gewohnt war. Ist es nicht so, als ob ich's vorausgerochen hätte, lieber Junge, als ich dich von der Gänseweide holte und mit der Nase ins Buch steckte? Die Welt wollte uns nicht mehr, wie wir waren. Aufdrängen muss man sich keinem. Hörst du die moderne Zeit, Emmy? So ist das nun mal. Ach. Siehst du die Pappelallee? Sie führt bis in die Stadt. Die sich immer mehr dem Dörfchen nähert, bis sie es schließlich verschlucken wird. Warum denn nicht? Das Stadtleben, das hat doch was. Ich liebe die Türme und das Getümmel auf einem Bahnhof. Ach, siehst du den Storch? Wie er rumstolziert. Was wollte er sagen? Ich bin echt. Ich stehe nicht nur im Bilderbuch und sitze im zoologischen Garten für eine halbe Mark Eintrittsgeld. Hier ist der wahrhaftige Wirklichkeit. Fängt nicht nur Frösche, sondern auch Kinder und weise Frauen. Nun sei nicht närrisch und hör auf mit den Kindergeschichten. Glaub nicht, dass ich mir nicht meine eigenen Gedanken mache. Gnädige Frau! Christine ruft. Ich habe ihr versprochen, beim Punschbrauen zu helfen. Du hättest sie vor 20 Jahren rufen hören sollen. Gleich, gute Seele! Sie führte die Wirtschaft zusammen mit dem Vater. Hin und her lief sie zwischen dem Haus und den Tischen und Bänken unter den grünen Bäumen. Und nichts entging ihren forschenden Augen. Das Personal sprang von Gast zu Gast und sie hatte die Oberaufsicht in Küche und Wirtschaft. Du sagst das so traurig, Ebert. Der Vater ist nun schon lange tot. Sie hat alles überlebt. Unsere alte Christine. Gnädige Frau! Gnädige Frau! Hörst du? Ihre Stimme wird schon etwas strenger. Kann ich dich allein lassen mit deinen traurigen Gedanken? Geh nur hinein. Ich gehe ein bisschen meinen Erinnerungen nach. An Vater und Mutter und unsere Mühle. Ja, was ist denn nun? Gleich, Christine, gleich! Sonnenlicht und Schatten brachten mich in die Welt der Kindheit, während drinnen Punsch gebraut wurde und das Lachen meiner jungen Frau heraustönte. Was hatte ich ihr schon alles von der Mühle erzählt, die wir noch 4 Wochen bewohnen wollten, ehe zurückgekehrt wurde in die große Stadt Berlin. Weg, ein für alle Mal, in die veränderte Gegenwart. So, die Herren, ganz frisch gezapft. Und du, Ebert, kommst jetzt mal mit. Mein Vater schleppte mich zu einem seiner Gäste. Ja, komm schon. Ja. Zu Adam August Ascher, dem leicht verkommenen Studiosus der Philosophie. Der schuldete ihm einige Zechen. Ich biete freie Beköstigung und ein Taschengeld an jedem Mittwoch und Samstag gegen die Anfangsgründe des Lateinischen. Passt mir vollkommen, Herr Priester. Mürbe werden wir ihn schon kriegen, Ihren Herrn Sohn. So einen jungen Gänsejung zum Weichreiten und im Sattel habe ich mal längst gewünscht. Wann sollen wir anfangen? Am besten sofort. Gleich heute. Er war nur ein dürres, mageres Männchen, der Dr. Adam August Ascher. Wir beide zogen um, in die hinterste Kammer der Mühle, wo die Turbine rauschte. Von der Gartenlust weit entfernt. Da lernte ich die Rudimente der Römersprache und so manches andere von meinem Freund Ascher. Weil ich Ihren Vater gekannt habe, dachte ich, der Apfel kann nicht weit vom Stamm gefallen sein und habe Vertrauen zu Ihnen, Ascher. Weil Sie meinem Sohn netterweise Latein beibringen, machen wir jetzt einen Strich durch Ihre Rechnung. Danke, lieber Herr Pfister. Tja, mein Vater. Also ich würde hier nicht so mittellos sitzen, wenn er etwas mehr auf mein Wohlbehagen als auf die Wohlfahrt der Welt gegeben hätte und Ihre gute oder schlechte Meinung von ihm. Ach was, frisch ans Werk und weiter Latein gelernt. Mein Gott. Der Punsch hat es in sich. Mir ist schon ganz schwindelig von Christines Gebräu. Dass du noch frisch auf den Beinen stehst. Du nippst und nippst. Du fängst sicher bald an zu singen. Prost, Emmy. Prost, Ebert. Mein Lehrer Ascher konnte da mehr vertrauen. Setz dich zu mir, dann fällst du nicht. Bei den unsterblichen Göttern, sprach er immer, wenn ihn wieder mal die Wald-, Feld-, Wiesen- und Pfistermühle-Faulheit übermannte. Aber er hielt sich und mich hinter Schloss und Riegel. Viertel vor fünf, mein Junge. Noch 15 Minuten und das Elend liegt wieder mal hinter uns. Hör nicht auf den Lärm der Teutonenstudenten da draußen im Garten. Die Verbindung sollte wohl nur den kleinen Mädchen gefallen. Drücke den Kopf zwischen die Fäuste und drücke am Gehirn. Und nun nochmal den ganzen Quark. R, ihr, Ur, Us, sind. Maskular? Und stehen allein als Neutrum da. Und Neutrum, Neutrum. Sieh an. Sieh an, du hast es noch nicht vergessen, ne? Die Städte und Bäume auf ein Us, man weiblich nur gebrauchen muss. Ein Us, man weiblich nur gebrauchen muss. Und nun nochmal und zum Schluss den ganzen Quark. R, ihr, Ur, Us, sind. Seid ihr fleißig gewesen? Sehr und brav ebenfalls, Vater Pfister. Nehmt die Stühle aus dem Studierzimmer mit hinaus. Der Garten quillt über. Manche sitzen schon in den Bäumen und lassen sich die Getränke in die Höhe reichen. Es ist alles vor meinen fünf Sinnen, Emmy. Es ist Mittag. Die Sonne schwimmt auf dem Bach. Die Enten rudern leise im Schilfrohr gegenüber. Die Studenten werden bis in den Abend hinein trinken. Asche auch. Emmy, ich habe keine Lust, hier wegzuziehen. Trink nur, mein Guter. Ich werde auf dich und deine Jugendzeit aufpassen. Ich habe eine Vorahnung, mein Sohn, dass dich nichts so sehr gegen deine zukünftigen Erlebnisse abhärten wird, als eine regelrechte Beschäftigung mit den Wissenschaften. Also lerne, wo du auch gehst und stehst. Ja, Vater. Ach, Emmy, das Haus ist so still. Und die Linden und Kastanien werden sicher bald vom neuen Besitzer gefällt. Ich werde ein Stück laufen. Das alles noch einmal ansehen. Aber nicht zu weit, dass ich dich rufen kann, Liebster. Und steig nicht etwa aus Sentimentalität in die Äste. Wenn ich bedenke, dass du hier aufgewachsen bist, inmitten dieser Gefahren. Fräuleins, die dich bewundern sollten. Geistiges. Naja, wie man es nimmt. Und dann in den Bäumen. Asche war immer dabei. Geh in den Frieden der Natur. Das hat Asche auch immer gesagt. Es begann urplötzlich zu regnen. Und Emmy und ich setzten uns ans Fenster des Oberstocks und sahen dem Regen zu. Sie hatte den Kopf an meine Schulter gelegt. Und der Regen fiel und fiel. Uns störte das nicht. Schreib du nur auf, was du mir von deiner Jugend dann im Winter vorlesen willst. Aber ein kleines bisschen mehr könntest du mir auch jetzt schon erzählen. Wie ging es weiter mit dir, nachdem Asche dich im Hinterstübchen ausgebildet hat? Ausgebildet? Naja. Dr. Pottgieße vom städtischen Gymnasium kam mir jeden Mittwoch mit Gattin vorbei und nahm im Gastgarten Platz. Vater wollte es wissen und er schob Asche und mich an Pottgießers Tisch. Der weißhaarige Schultyrann stellte ein kursorisches Examen mit mir an und das Resultat war: Schicken Sie ihn zu mir, Vater Pfister, zum neuen Schuljahr. Und der arme Asche? Der bekam von Vater eine silberne Taschenuhr, die er bereits gegen Ende des laufenden Monats zum Pfandhause getragen hat. Wovon hat er denn gelebt? Er pflegte damals vom momentan Nützlichen zu sprechen, wollte seine Studien fortsetzen. Kein Mensch konnte so richtig sagen, was er da eigentlich studierte. Naturwissenschaften hieß es. Mit der Natur stand er ja auf gutem Fuße. Tatsächlich wurde er nach einer gewissen Zeit ein Doktor der Philosophie. Und ich glaube, mein Vater hat ihm aus Dankbarkeit mit dazu verholfen. Naja, mein Zutrauen hat gewisse Grenzen. Der Asche hält meine Bücher wirklich in Ordnung, gut und schön. Aber dass ich dich, meinen Sohn, zu ihm schicken soll, in die Stadt, wo er dich dann unbeaufsichtigt in seinen Pfoten hat, das passt mir eigentlich gar nicht. Vater hatte ihn nämlich im Verdacht, dass er dort, in der Mauerstraße 95, nur wohnte, weil man von seinem Fenster die Hintergebäude der moralisch anstößigsten Gasse der Stadt mit all ihrem Leben und Treiben einsehen konnte. Na, ihm fehlte wohl eine Frau. Eine solide. Das muss vor Albertine gewesen sein. Ja, lange vor Albertine. Ich bin gespannt. Das kommt später. Oh. Warte. Erst kommt der üble Geruch. Boah. Es war im Winter. Ich saß an einem Abend in meiner Studentenbude und dachte an Weihnachten in Pfisters Mühle und malte mir allerlei Wohlbehagen aus, als Schritte auf der Treppe zu hören waren. Es war Vaters wohlbekannter Tritt, sein Schnaufen und Räuspern. Normalerweise sang er, wenn er die Treppen hinaufstieg. Heute sang er nicht. Was war los? Oh, pfui Teufel, wie riecht es in diesem Haus? Nun ja, bei Schneider Busch gab's Sauerkraut. Mutter Pappe unten hatte Waschtag, da riecht's halt. Komm rein, Vater. Mach ein vergnügtes Gesicht und sag, was dich zu mir führt. Die Kundschaft bleibt weg. Sie halten sich die Nasen zu. Das ist ja nicht mehr zum Aushalten bei Ihnen, Vater Pfister, sagen die Leute. Das eigene Personal hat gekündigt, außer Jungfer Christine und der Knecht Samse. Hol sie doch alle, der Henker. Nein. Ist das wirklich so arg? Du bist seit 14 Tagen nicht mehr draußen gewesen und hast schon beim letzten Aufenthalt genug geflucht. Die urältesten Stammgäste gucken nur noch über die Hecken oder suchen ihre Unterkunft bei der Konkurrenz im Dorfe. Der üble Geruch verdirbt das allerbeste Geschäft. Odeur de Pfister heißt es bei deinen Studiosi. Von den Bauern habe ich nur noch diejenigen, die am wenigsten zahlungsfähig sind. Mir bleibt nur noch der Doktor übrig. Welcher Doktor? Vater? Bist du krank? Ach, nein, Unsinn. Der Mühlbach ist krank. Vielleicht kann mir der Dr. Ascher helfen. Ist er wieder im Lande? Zum Glück. Denn wenn ein Mensch sich vor keinem Gestank der Welt fürchtet, so ist er das. Meine allerletzte Hoffnung ist Adam August Asche. Der Doktor muss es mir rauskriegen, wem ich in dieser pestilenzischen Angelegenheit mit einem Advokaten zu Leibe rücken kann. Diesen infamen Halunken bringe ich mit Freuden an den Galgen. Ich schaute zu Emmy. Sie war eingeschlafen. Ich hatte sie in den Schlaf erzählt. Und ich hatte mir solche Mühe gegeben, sie nicht zu langweilen. Du musst nicht denken, dass ich nicht zuhöre, wenn ich auch einmal die Augen zumache. Erzähl ruhig weiter. Erklär es mir, ehe ich einschlafe. Woher kam denn nun der Geruch? Die Bilder kamen alle wieder bei dieser verschlafenen Frage. Nun sieh dir das wieder an, Sohn. Ist das nicht ein Anblick zum Erbarmen? Wie recht er hatte. Aus dem lebendigen, klaren Flüsschen war alles Frische und Reinliche gewichen. Es war nur noch ein schleichendes, schleimiges, weißbläuliches Etwas. Das Schilf war übel anzusehen, die Enten standen angeekelt herum und schleimige Fäden hingen von den Zweigen des Ufergebüschs. Von Jahr zu Jahr wird das schlimmer. Sieh sie dir an, die Enten. Auch die stellen Fragen an unseren Herrgott, genau wie ich. Experimentiert er selbst im Erdinnern und lässt einen Vulkan explodieren, so kann man wohl dagegen nichts sagen und muss ihn machen lassen. Er wird wissen, wozu es gut ist. Aber sie vergiften das Wasser da weiter oben. In nichtsnutzige Halunkenhaftigkeit. Guck, da kommen wieder ein paar Barsche herunter, den Bauch nach oben. Und dass man keinen Aal mehr herausholt, darüber wundert man sich allgemein. Demnächst klopfen noch die Hechte ans Fenster und verlangen, herausgenommen zu werden. Der Asche muss uns endlich helfen, dringend. Adam August Asche war ihm ein Freund, wie er es für mich war. Aber er war auch gut Freund mit Berliner Großindustriellen. Vater wusste das alles. Sei so gut, mein Sohn, setz deine Mütze auf. Wir müssen zu ihm und seine Meinung dazu hören. Ja, Vater. Mein Gott. Deine selige Mutter wäre bei all diesen Misslichkeiten längst zur Salzsäule erstarrt. Was für ein Glück, dass sie das alles nicht mehr erlebt hat. O du lieber Herr, wenn ich an die geschundene Mühle der Phistas denke, wie sie heute so trostlos dasteht, und mir dann deine selige Mutter dabei vorstelle. Meine zierliche, junge, an frische Luft gewöhnte Mutter. Was war ihr für Herzensleid erspart geblieben durch ihr frühes Weggehen? Also hatten wir, Vater und ich, unsere Mützen aufgesetzt und waren zu Adam August Asche gegangen. Sein kahles Haus am Rande der Stadt war bis unters Dach bewohnt. Das sah man an mancherlei, was herumhing und lag. Man spürte sofort, dass hier nicht gerade die hohe Aristokratie wohnte. Da unten qualmt es. Lass uns dort nachsehen. Ich habe so ein Gefühl, da könnte er sein. Sein Gefühl trug ihn nicht. Asche stand im Waschhaus und rührte in einem Trog. Hör zu! Herr Doktor? Sie sind es, Vater Pfister. Ihren Jungen haben Sie mitgebracht. Willkommen, Ebert. Zum Teufel auch! Was kochen Sie hier? Meine Herren, Sie kommen zur rechten Zeit. Das ist ein großer Moment. Halten Sie sich die Nase zu, treten Sie leise auf und stören Sie das Mysterium nicht. Es stinkt! Obacht, du Bengel! Wenn's stinkt, darfst du meinetwegen bleich werden, aber nicht besinnungslos. Beuge vielmehr in schaudernder Ehrfurcht dein Knie. So geht man im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts mit den neuen Erkenntnissen um. Mit diesem Lappen hier und in diesem Waschhause erfinde ich gerade das wissenschaftliche Trocknen. Wie bitte? Jawohl, das wissenschaftliche Trocknen. Wäsche, die schneller trocknet, spart Zeit und Platz. Wir helfen mit Chemie ein bisschen nach. Kommen Sie, gehen wir über den Hinterhof in meine Mietskaserne. Wir zwängten uns durch eine johlende Kinderschar. Mein Versuchsfeld. Sie regen sich auf, dass es stinkt. Als ob ich etwas dafür könnte, dass die Wissenschaft in Verbindung mit der Industrie nun einmal nicht zum Besten duftet. Aber wir sind gleich oben und zwar mehr als in einem Sinne. Wie sagte der Knabe in Syrakus? Als die Geldnot am höchsten und der Kühlschrank am leersten war, gib mir, wo ich stehe und ich setze mich sofort. Und nun sind wir da. Stört euch nicht an den Wäschefetzen. Sie gehören zu meiner Versuchsreihe. Reißt sie mir nicht von der Leine. Bedient euch, dort stehen Zigarren, der Punsch kommt sofort. Es stinkt immer noch. Jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Herr Erfinder des schnellen Wäschetrocknens. Auf wackeligen Beinen habe ich, alter Mann, mich zu Ihnen hinauf bemüht und begegne dem gleichen Geruch, den ich in meiner Mühle erleide. Mhm. Komm, Ebert, setz die Mütze wieder auf. Wir gehen. Anscheinend will die Welt jetzt überall im Gestank verderben. Halt, halt. Ihr wollt doch nicht nach 5 Minuten Aufenthalt schon wieder eure Wege gehen. Das klingt ja direkt tragisch. Um was handelt es sich denn? Ach was, kommt. Ihr erzählt es mir am blauen Bock. Da gehen wir jetzt hin. Der Vater zahlte uns hungrigem Volk die Zeche. Asche lieh seinem alten Gönner das Ohr und ließ ihn ausführlich werden, was den Gestank in Pfisters Mühle anging. Vater Pfister, den Braten habe ich schon lange gerochen. Hören Sie mir auch zu oder ist Ihnen Ihr Essen wichtiger? Gib mir mal den Pfeffer, Ebert. Erinnerst du dich an den Fluss Styx? An seinem Gestade musste man auch auf Überraschungen gefasst sein. Nein, nein, Pfister, ich habe Ihnen sehr genau zugehört. Und ich kann mir schon denken, worin die Ursache liegt. Ich schlage vor, dass ich am Weihnachtsfest zu Ihnen herauskomme. Dann gehen wir der Sache auf den Grund. Bis dahin sage ich nur, Kriegerode. Das Wort schlug ein. Was habe ich dir immer gesagt, Sohn? Kriegerode, die verdammte Zuckerfabrik. So viel Zucker ist in der Welt. Rübenzucker. Also wenn ich Ihnen unter diesen Umständen nützlich sein kann, Vater Pfister, herzlich gern. Allerdings, wozu ich Ihnen verhelfen kann, ob zu Ihrem Recht oder nur zu größerem Verdruss, kann ich Ihnen noch nicht sagen. Aber zu Weihnachten komme ich zur Mühle. An Heiligabend holte ich ihn dann ab. Das ganze Hinterhaus einschließlich Hof stand da, um ihn zu verabschieden. Das heißt, Frauen und Mädchen, die ihre intimsten Garderoben in den Händen hielten und die kleinsten auf den Armen. Meine ganze Wäsche ist verdorben. Sachte, sachte. Ach, verhaltet mir doch die Kinder vom Leib. Herr Doktor, wir haben kein Geld. Weihnachten bekomme ich vom Vater dieses jungen Mannes hier wieder Geld. Ich verspreche euch, wir werden gemeinsam Silvester feiern mit Bohle für das ganze Haus. Ja, ja, leere Versprechungen. Ich gab ihm eigentlich ein 10-Mark-Stück. Hier! Verschont mich, nehmt, das ist von Onkel Asche für die Kleinen. Wir wollen nicht länger hingehen. Hier, nehmt das Geld. Den Stoff könnt ihr zwischen den Fingern bereiten, wie Papier. Ich bin euer wieder da. Und dann werde ich fürchterliche Rechenschaft fordern, wenn ihr geringste Kakel wegen ungerechter Verteilung im Hause entstanden sein sollte. Ihr müsst teilen. Jeder bekommt was. Hört ihr? Dafür sorgt ihr mehr. Ich dulde keine Ungerechtigkeiten. Er hatte Erfolg. Sie beruhigten sich. Ich dachte bei mir... Dieser Dr. Asche hat rhetorisches Talent. Es war der Charakter des Fürsten Otto von Bismarck, Kanzler des Deutschen Reiches, der da den Reichstag in eine bestimmte politische Richtung bringen wollte. So, Ebert, ich glaube, wir können uns allmählich davonschleichen. Draußen saß Sansa, unser alter Knecht, auf dem Bock, in Decken gehüllt und döste. Wollen wir losfahren? Es geht um euren Bach, nicht wahr? Um das Süßwasser. Ja, es soll gegen Kreckerode gehen. Der Doktor hat die Zuckerfabrik in Verdacht. Es muss was passieren. Es wird Zeit. Seht euch euren Vater nur an. Er wird vor lauter Kummer immer dicker und weichlicher von Tag zu Tag. Morgens will er nicht mehr aus dem Bett. Wer will sich noch den Tod an den Hals riechen? Ja. Draußen ist der Tisch gedeckt. Der Kaffee wird kalt, wenn ihr nicht bald anfangt. Weißt du wohl, dass du mir gestern Abend ganz dumme Geschichten erzählt hast? So unruhig habe ich schon lange nicht mehr geschlafen und geträumt. Und? Hm? Was sagst du heute zu unserem Leben und zu Pfisters Mühle? Wirklich schade, dass es damit nun bald vorbei sein wird. Und was hast du geträumt? Natürlich von schlechten Gerüchen. Aber mach weiter mit deiner Erzählung. Ich bin neugierig. Draußen tobte der Sommer sich aus. Alle Türen und Fenster des schon verkauften Hauses standen offen. Der Mühlbach floss ruhig dahin. Das Sonnenlicht glitzerte auf dem Wasser. Und ich erzählte vom Winter. Es war also zum Weihnachtsfeste. Auf dem Weg zum Christbaum in der Mühle wehte der Wind. Ui, und es war schneidend kalt, nicht wahr? Und in der Stadt, die ihr hinter euch liest, zündeten sie schon die Kerzen an. Die Landstraße hat uns im Griff, nachdem wir die letzten Fabriken am Stadtrand passiert hatten. Mhm. Ja, im Dorf flimmerten die Weihnachtskerzen wie in der Stadt. Als wir die Mühle erreichten, war es finstere Nacht. Schwefelwasserstoff und Gänsebraten. Keine andere Diagnose ist möglich am Krankenbett. Ich danke fürs Kommen, lieber Doktor. Na, was meint ihr? Der Geruch, der Gans ist gut. Ach, der Vogel passt recht gut für den heutigen Abend. Nein, ich meine den Gestank, Herr Asche. Reden Sie nicht drumherum. Sie kennen meinen Kummer. Naja, industrielle Blüte, nationaler Wohlstand. Ammoniak ist nicht zu verkennen in diesem Duft der neuen Zeit. Aber, lieber Pfister, das ist da draußen in der Welt. Hier aber rieche ich die Gänsefüllung mit Borsdorfer Äpfeln. Ja, im Grunde habt ihr recht. Und so will ich's noch mal versuchen. Ich will mich zwingen, mir am Festtage den Appetit nicht verderben zu lassen. Kommt in die gute Stube. Oh ja, das riecht köstlich. Ja. Emmy, diese Bilder in meinem Kopf. Alles ist noch da. Die Kälte, die Wärme, der Lampenschein, der Hausrat an Ort und Stelle, der ausgestopfte Wildkater, die Katze am Ofen. Vieles davon ist noch hier. Hinter der Tanne stand Samse wie ein Feuerwehrmann und Christine werkelte in der Küche am Braten herum. Der Tisch war mit weißem Tuch überzogen und es duftete nach Zitronen und Zwiebeln. Vom Geruch draußen war kaum noch etwas zu spüren. Auch der Baum duftete. Und dann trat Leopoldus ein. Mit Albertine, von der du mir schon mal erzählt hast. Endlich kommt hoffentlich die schöne Tochter ins Spiel. Warte nur, wie sie kommt. Willkommen. Guten Abend. Frohes Fest, mein lieber Leopoldus. Samse, ja. Hol die Lunte und zünde die Kerzen an. Kerzen an? Ja. Ich erlaube mir, Ihnen, verehrter Dr. Asche, meine Tochter vorzustellen. Herr Eberhard Pfister, Pfister, meine Tochter Albertine. Ja, ja. Ihr Vater war so freundlich, uns zu diesem Feierfest einzuladen. Die Gans ist fertig. Leopoldus hatte also Albertine mitgebracht. Wie ging's weiter? Komm endlich zur Sache, Ebert. Nun, die Frau Dr. Pfister und die Frau Dr. Asche, vormals Albertine Leopoldus, wurden beste Freundinnen. Ach, Ebert, das weiß ich ja nun selbst, dass wir heute die besten Freundinnen sind. Aber vor meiner Zeit. Die Anfänge, davon sollst du erzählen. So saßen wir also damals unterm Weihnachtsbaum, beim Bratenessen. Umgeben von den so gänzlich verschiedenen Gerüchen, drinnen und draußen. Samses Kerzenlicht strahlte über uns allen. Besonders über Albertine. Die Leopoldus wohnten in einem Anbau der Mühle. Seine Kleidung war abgetragen, das Haar war ihm ausgegangen. Und auf dem abgemagerten Gesicht lag eine tiefe Blässe. Mehr Innerliches, Ebert. Gar nicht so einfach, liebe Emmy. Ein gescheiter, innerlich poetischer Mensch. Warum soll ich ihn als abschreckendes Beispiel darstellen? Hoffnungen hatte er erweckt als Dozent der klassischen Philologie. Dann begann er zu dichten und daraufhin kam seine Tochter Albertine aus England zurück. Sie machte sich große Sorgen wegen des merkwürdigen Werdegangs ihres Herrn Vaters. Noch merkwürdiger allerdings war das Verhalten unseres Doktors Asche. Setzen Sie sich, Sie alter Nichtsnutz. Ich ein Nichtsnutz, Jungfer Christine. Na, na, na. Hä? Außerdem sitze ich ja längst. Na, dann mal los. Es ist genug da. Schämen Sie sich nicht. Langen Sie einfach zu. Na, darauf können Sie wetten, Jungfer Christine. Vater Pfister, Sie wissen doch, immer zum Guten noch das Beste zu finden. Zum Braten die Poesie. Leopoldus ist da. Seit einer halben Ewigkeit hat man sich nicht mehr gesehen. Nun, Herr Dichter, wie geht es dem Olympia im ewigen Blau? Fragen Sie das lieber meine Tochter. Vater, bitte. Leopoldus hatte schon einiges Intus. Albertine streifte Adam August Asche mit einem drohenden Blick. Das saß. Von dem Augenblick an war Asche wie ausgewechselt und betrug sich an diesem fidelen Abend anständig. Nur Leopoldus. Der etwa nicht? Er deklamierte, stieg erst auf einen Stuhl, dann sogar auf den Tisch, den Bohlelöffel in der Hand, außer sich und lachend, dass alle es mit der Angst bekamen. Und Albertine? Sie hatte wohl die größte Angst um ihn. Vater, bitte. Doch, doch, lassen Sie ihn, Albertine. Ein eigenes Weihnachtspoem von Ihrem Vater. Bitte, lieber Dichter. Einst kommt die Stunde. Denkt nicht, sie sei ferne. Da fallen vom Himmel die goldenen Sterne. Da wird gefegt das alte Haus. Was redet der nur? Kein Spinnweb wird im Winkel vergessen. Was der Körper hielt, was der Geist besessen. Was das Herz gefühlt, was der Magen verdaut. Tod ha, heißt der Bräutigam? Nichts heißt die Braut. Lieber, lieber Vater. Gott bewahre mich in seiner Güte. Der Kehrichtstaub des Weltuntergangs, der Kehrichtstaub. Ah, dann, so reden Sie doch mit ihm. Der malt mir den Teufel noch schwärzer an die Wände meiner Mühle. Aber Vater, bitte, es reicht doch nicht. Ach, kommen Sie, Fräulein Albertine, beruhigen Sie sich, wir sind da ganz unter uns. Nicht lange doch. Denn plötzlich füllt ein mächtiges Gebraus die Gasse, dringt in Tür und Fenster. Warum singt hier eigentlich niemand dein anständiges Weihnachtslied? Untergang der Kehrichtstaub. Warum isst denn niemand mein Weihnachtsgebäck? Staub des Weltuntergangs. Weil alles hier nach Vergiftung und Verwesung stinkt. Mann, oh Mann. Nehmt die Nasen nur kräftig voll davon. Weißt du, Ebert, es ist wirklich ein merkwürdig nettes Mädchen, diese Albertine Liebholdes. Mhm. Also, wenn der erste Eindruck nicht täuscht. Aber was ist nur aus dem Vater geworden? So begann das Glück für Adam Asche. Und unser Unglück ebenfalls. Denn am nächsten Tag führte mein Vater den zum Mühlenarzt berufenen Dr. Adam Asche durch das Haus. Das Mühlrad stand. Da guck, greif in das Einflussgerinne. Mein Gott, was für ein Schwein. Die produzieren ihren Dreck selbst am ersten Christentage. Keine Sorge, dem kommen wir schon dahinter. Das Vergrößerungsglas wird Aufklärung geben. Pilzmassen und Algen, vermute ich. Nun stellt schon das Mikroskop auf. In den wenigen hellen Stunden des ersten Christtages begab sich Asche an die Okulare. Wir hatten die Stubentür verriegelt und saßen stumm da und warteten. Wie ich es mir dachte. Kieselschalige Diatomen. Gattung Melostra, Flora Sigma und Avicula. Mein Gott. Die Namen allein genügen schon, um das Mühlrad anzuhalten. Gottes Tiergarten ist wahrlich groß, Vater Füste. Aber muss er denn so stinken? Na, lauter gute Bekannte tummeln sich im Flüsschen. Leptotrix, Ascococcus beroti und Begiatoa alba. Was? Wo? Kriegerode. Die Zuckerfabrik eindeutig. Und daran kann ich mich halten, wenn ich nun eintrete für das Erbe meines Vaters und unseres Herrgotts freie Natur. Asche, ich zahle Ihnen alle Ihre Schulden für Ihr verbrieftes Wort. Wie nannten Sie das Giftzeug? Begiatoa alba. Speziell in den Ausflüssen von Zuckerfabriken zu finden. Nun, was wollen Sie? Pilze wollen auch leben. Ihnen ist recht wohl in Mühlrädern. Und die Krikeroda Fabrik halten Sie also wirklich für den infamen Übeltäter, der mir das Wasser meines Mühlbachs trübt. Wir werden den Unrat den Bach aufwärts bis zu seiner Quelle verfolgen. Ich sag Ihnen schon, ich bin wissenschaftlich neutral in der Angelegenheit. Kein Mensch ist neutral in dieser Welt. Geschwind, Asche, geschwind. Es ist Weihnachten, lieber Pfister. Ein Fest der Freude. Ihr betrübtes Gesicht tut mir leid. Es gibt so viel schmutzige Lumperei in dieser Welt. Ach, Ebert, diese Geschichte macht auch mich immer trauriger. Hätte ich nur in Geografie und Naturgeschichte besser aufgepasst. Aber vielleicht waren die Tierchen, von denen du geredet hast, zu meiner Zeit noch gar nicht erfunden. Ich meine die mit den lateinischen Namen. Frau Albertine weiß bestimmt mehr in der Hinsicht. Und was ihr alles riechen musstet. Wie liebte ich mein Weib in diesem Augenblick. So kam der zweite Weihnachtstag. Der Tag der Exkursion. Der Dichter Leopoldus wollte mitkommen, um mit uns dem Gräuel auf den Grund zu gehen. Warum sitzen Sie draußen auf dem Scheuertisch, Leopoldus? Ich warte auf Sie alle. Und darauf, dass Sie mich nicht. Wir waren alle da. und Asche schaute grimmig den alten Poeten an. Das sage ich Ihnen. Dichter und Denker auf den Tisch steigen wir heute nicht. Und du, Ebert, bilde dir ja nicht ein, dass ich nach Pfisters Mühle herausgekommen bin, um mir den Weltuntergangsgefühle aus deines Vaters verstänkerten Kneipedülle herauszudistillieren. Wir nahmen einige Flaschen mit. Leere Flaschen. Zum Leidwesen Leopoldes. Verließen den Mühlgarten und wanderten am Ufer über feuchte Wiesen den Fluss aufwärts. Asche füllte ab und zu eine der Flaschen. Samse versenkte sie im Korb. Ja, Gott, da drüben im Nebel. Ist das nicht Ihr Fräulein Tochter, Dr. Leopoldes? Albertine, singt grüne Weide. Es ist das Fräulein. Bist du es wirklich? Aber Papa, dein Husten, das ist wirklich sehr dumm von dir. Du weißt sehr wohl, dass ja, der Doktor ja, gesagt hat, du sollst dich schonen. Der dänische Winter hat mir die Lunge verdorben. Die Nebel, alle Weilchen verwelkt. Alles wird in Zweifel gezogen. Auch mich zieht man nach das auf. Aufhören, Doktor. Das Fräulein hat vollkommen recht. In der warmen Stube sind sie bei Kamillentee besser aufgehoben. Bitte komm weg von den Herren. Die sind nachher alle was zum Frühstück eingeladen. Aber du weißt doch, wir könnten ihnen doch nichts anbieten. Aber sie sind ja sicher erst später zurück. Nun ja, also bei uns, wenn die Zeit reicht. Ja, wenn die Zeit reicht. Sie kommen mit mir, Samse. Asche ging stracks weiter und nahm Samse mit sich. Lieber Ebert, dieser Dr. Asche ist ein Grobian, aber nicht der Erste, der mir in meinem Leben begegnet. Dennoch, unter den Flegeln mit Gemüt ist er mir der Liebste. Mhm. Albertine, die Herren haben deine Einladung angenommen. Sie schlug ihr Tuch über die Schultern und ging zur ärmlichen Behausung der Leopoldes. Wir holten die zwei Flaschenforscher bald ein. Sie haben ihre Tochter in Schrecken eingejagt, Leopoldes. Die Totenfische. Sind sie nicht? Da kommen schon wieder tote Fische den Fluss herab. Bald kamen wir zum Ursprung des Verderbens von Pfisters Mühle. Zur Quelle des Leidens. Vor unseren Augen breitete sich eine Lache widerwärtig gefärbten Wassers aus. Und jenseits der Wiese, aufgetürmt und zinnengekrönt, erhob sich Krickerode. In der kalten Luft sah man die Dämpfe der keuchenden Zuckerfabrik. Ici, Monsieur. Genau da, meine Herren, liegt die Ursache unseres Übels. Zucker. Berge von Zucker. Die Leute können es nicht süß genug kriegen. Im Herbst ernten sie die Zuckerrüben, also ist im Winter Hochzeit der Verarbeitung die Kampagne. Und dabei spucken sie ihren Teufelsstrahl einfach in die Landschaft. Ihr seid eben keine Aktionäre. Neue Technik, neues Geld. Und das, was ihr in Pfisters Mühle Laienhaft, Sünde und Schande und Teufelszeug nennt, ist in Ruhe und bei Lichte betrachtet, reine Wissenschaft. Das Produkt der reduzierten Wirkung der organischen Stoffe auf das gegebene Quantum schwefelsauren Salzes. Und nun können wir nach Hause gehen. Samse, fülle etwas aus der Abflussrinne in die letzte Flasche. Draußen ist doch recht frostig. Und es fehlt mir auch der Humor in dieser stinkenden Angelegenheit. Nein, zum Lachen ist uns wohl allen nicht zumute. Es wird einen Weg geben, Ebert. Wir sehen, jeder bekommt das Kostüm und Werkzeug, das er nötig hat zu seiner Rolle in der Welt. Niemand ist da ausgenommen. Ich auch nicht. Was schneiden Sie mir da wieder für eine Fratze, Adam Asche? Die Richter sitzen zu Gericht Aber es hat noch nie ein Tribunal oder Menschen gegeben, die über einen anderen Menschen hätten Urteil und Recht sprechen können. In dieser meiner... Nein, unserer Sache wird das aber nötig sein. Ich kann dem Lauf der Dinge doch nicht tatenlos zuschauen. Zuschauen, ja. Dem Lauf des Mühlbachs. Dem Lauf der Dinge. Dem Lauf der Welt. Die kleine, hilflose, offene Hand des schlafenden Kindes ist's, die Welt von Generation zu Generation weitergibt. Also, ein Glas Old Dry, meine Herren. Da sind wir ja wohl wieder angelangt, an den Grenzen unseres Reiches. Und just da fordern wir euch auf, Adamasche, unsere Prinzessin-Tochter über die Schwelle zu führen. Aber nein, also... Das. Also unter anderen Umständen hätte ich diese Idee durchaus erwägen können, aber so... Es weiß doch kein Mensch genauer als ein König und ein Poet, wie wenig der Erde Pracht und Herrlichkeit bedeutet. Sie kennen das Buch von den drei großen Herren, Herr Dr. Asche. Ich weiß nicht, was Sie meinen, mein Guter. Die drei großen Herren, der König, der Dichter und der Vorstand der Irrenanstalt. Und letzterer ist der Größte. Denn was sind alle Weltherrschaften gegen das ungeheure Reich, das sich dem Vorstand der Irrenanstalt bietet? In den Köpfen seiner Untertanen findet er alle Wunderschönheiten, Schrecknisse, und er muss sie zusammenhalten und regieren. Alle finden ihren Platz in dieser verrückten Ritterburg, selbst solche wie unser Asche, der es ohne Probleme mit der Wissenschaft hält und mit den Aktionären. Dabei heißt es doch in den Prophezeiungen, dass der einst ein Heulen in der Mühle sein wird, da die Krämerseelen und Geldsammler ausgerottet sind. Na, hoffentlich nicht. Was das Heulen betrifft, so sind wir ja gerade deswegen hier, im Gestank. Das ist wahrlich zum Heulen. Also was mich betrifft, so meine ich. Ohohoho, seht an, der Chemiker will uns eine seiner Meinungen zum Besten geben. Als wüssten wir nicht schon, wie der Zeitgeist in ihm tickt. Ich habe sie vor nicht allzu langer Zeit auch noch als einen anderen gekannt, Herr Dr. Adam August Asche. Und ich werde mich künftig nicht mehr ihren geistigen Expeditionen in den allzu gesunden Menschenverstand anschließen. Nicht mit ihnen, Asche. Sehen Sie, Herr Dr. Lippoldus, was Sie unter Flaschen fand. Eine mit wahrlich klarerem Inhalt als unser stinkendes, trübes Müllwasser hier. Probieren Sie. Lassen Sie mich riechen. Jawohl. Sie alter Praktikus, warum haben Sie mir das nicht gleich gesagt? Das ist Vater Pfisters echter Nordhäuser Kornbrand. Für den Moment ein echter Lichtblick in diesem trüben See von Plagen. Es verhielt sich leider Gottes wirklich so. Das Kranke im Leibe dieses unseligen, genialen Menschenkindes griff mit einer fast tierischen Bewegung nach Samses Flasche und sog den Inhalt gierig in sich hinein. Es braucht so wenig, sich wieder als Mensch zu fühlen, mein guter Samse. Ich kann Sie gern nach Hause bringen, Dr. Lippoldus. Ja, Samse, ich danke. Ihr seid dem da verpflichtet, müsst ihm seine Flasche nachtragen. Ich werde müssen gehen, und ich verlasse euch mit Stefania im ersten Kapitel, Vers 8, nein, Vers 11. Ja. Heulet, die ihr in der Mühle wohnet, denn das ganze Krämervolk ist dahin und alle, die Geld sammeln, sind ausgerottet. Was das Heulen der Mühle angeht, lieber Ebert, kann ich dem versoffenen Dichter nicht widersprechen. Da stehen wir leider mittendrin in der Misere. Und ich kann deinem Vater nicht zu seinem alten, fröhlichen Dasein verhelfen. Wir müssen uns mit dem, was über der Zeit und dem Raum liegt, auseinandersetzen. Jetzt, heute. Und uns darin zurechtfinden. Ascher, Leopoldus hat es gewiss nicht böse gegen dich gemeint. Und er ist stockbetrunken. Naja, wie auch immer. Der wird an der Zuckerfabrik Kriegerode nicht zugrunde gehen. Ich wünschte, ich könnte das auch von deinem Vater sagen. Ich fange noch heute mit den Untersuchungen des Wassers an. Gut. Ebert, ich halte es für die Pflicht der anständigen Leute, die Ströme dieser Welt nicht bloß den anderen zu überlassen. Aber vorher will ich noch schnell zu Leopoldes Tochter gehen und sie beruhigen. Sie macht einen arg verwirrten Eindruck. Das ist ein prächtiges Mädchen. Ebert, diese Albertine? Die hätte ein wenig mehr Wohlstand wirklich verdient. Wie bekommen wir die Ergebnisse deiner Untersuchung? Was kann ich dem Vater sagen? Die schicke ich euch aus Berlin. Das wird nicht leicht, Ebert. Du musst überlegen, am besten mit ihm zusammen, ob ihm das brave, gute Herz viel leichter wird, wenn er sich mit meinen Ergebnissen dann an einen Advokaten wendet. Und dann stiefelte er, Samse, gefolgt von unserem getreuen Diener Samse, mit dem Flaschenkorb davon. Ich gedachte meiner Kindheit und frühesten Jugend. Und wie in jenen Tagen Felix Leopoldes über meinen Gesichtskreis wie eine Sonne leuchtete, wenn ich, von Studiosus Asche und der Grammatik freigegeben, in meines Vaters bunten, wimmelnden, fröhlichen Lebensgarten von Neuem losgelassen wurde. Ja, er hatte in seinen glücklicheren Tagen merkwürdig ungestört und ununterbrochen das große, fantastische Wort in Pfisters Mühle geführt. Für, gegen. Sie ließen ihn reden, hörten ihm, wenn auch erstaunt, so doch nicht ungern zu und waren so ratlos und ungewiss in ihren Gefühlen und ihrer Stimmung gegen ihn, wie ich nun, als erwachsener junger Mensch, im Nebel und Raufrost des Wintertages auf dem Wege zum Anfang vom Ende der Pfisterschen Mühle. Sie hatten beide ihre guten Tage hinter sich, der Müller und der Poet. Die Quellen und Ströme ihres Daseins waren ihnen beide abschmeckend, trübe und übelriechend geworden. Pfisters Mühle von Wilhelm Raabe. Hörspielbearbeitung Peter Steinbach. Erster Teil. Es sprachen Ebert Pfister, Paul Herwig, Andy Pfister, Chris Pichler, Müller Pfister, Gerd Baltus, Adam August Asche, Horst Koterba, Felix Leopoldes, Hans-Peter Halbwachs, Albertine Leopoldes, Franziska Petri. In weiteren Rollen Vreneli Bussmann, Albert Kitzel und viele andere. Technische Realisation Gertrud Melcher und Jens-Peter Hamacher. Musikaufnahme und Mischung Jürgen Glosemeier. Komposition Henrik Albrecht. Regieassistenz Sascha von Donat. Regie Claudia Johanna Leist. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2012. Dramaturgie Georg Büren.